Ricominciamo con la contribuzione del professor Brückner. Professor Brückner è cattedratico di etnologia europea, non so come tradurre Volkskunde in italiano, etnologia europea è forse corretto. E ha pubblicato largamente sul problemi come la pietà popolare, la sì chiamata pietà popolare, va a fare una contribuzione in questa direzione stasera. La prego di cominciare. Meine Damen und Herren, vorab die Grundsatzfrage nach sogenannter Volksfrömmigkeit als Ausfluss sogenannter Volkskultur. In der historischen Anthropologie immer noch oder wieder zumeist eine Art, ich überspitze, Naturbefindlichkeit, die durchgängig und zwar wie eine eigenständige, quasi angeborene Mentalität existieren soll. Das hat es jedoch so niemals gegeben, ist vielmehr ein wissenschaftliches Konstrukt aufgrund eines, wie ich meine, theologisierten Volksbegriffs. Robert Scribner hat dies 1994 in dem KLK-Band Volksfrömmigkeit in der frühen Neuzeit zu Recht Two-Tier-Muddle, also Zwei-Sitzreihen-Theorie genannt, und zwar sowohl der Theologen von einst wie der heutigen Historiker, wenngleich er selbst zumindest vor 10 Jahren noch dazugehörte. Zwei-Schichten-Theorie heißt das bei uns Volkskundlern. Ich spreche daher vom Kirchenvolk, das alle Laien umfasst. Und Frömmigkeit ist dessen, wie die Jesuiten gesagt haben, Praxis Pietatis. Und zwar vom Herrscherhaus bis zum Stallknecht, vom Gottesgelehrten bis zur Dienstmagd. Scribner nennt dafür 7 Facetten, die ich in 2 Dreiergruppen auflöse, indem beide die entsprechende Frömmigkeitshaltung bestimmen, nämlich erstens die Suche nach dem Seelenheil, zweitens Hilfe zur Alltagsbewältigung und drittens Möglichkeiten für das Trostbedürfnis. Getragen aber und modifiziert, wie modelliert werden diese Aspekte von Glaubensvollzug durch erstens die politischen, zweitens die sozialen und drittens die ökonomischen Dimensionen des jeweiligen Lebenszusammenhangs. Bekanntermaßen ist der in Mitteleuropa durch die Reformation markierte Bruch zwischen Spätmittelalter und früher Neuzeit ein viel geringerer als der durch die Französische Revolution für unsere heutige, die eigentliche Moderne. Insofern stellt auch die spätmittelalterliche Frömmigkeitskultur vor allem für den Katholizismus des Barock eine feste Basis dar, auf der und vor deren Folie das Kirchenvolk neuerlich organisiert, katechisiert und motiviert werden konnte. Deshalb hat Benno Hubensteiner den heute Morgen schon zitierten Ausspruch formulieren können, dessen Schluss ich Ihnen nur noch einmal vortrage. Er hat gesagt, für die Geistesgeschichte der katholischen Länder Europas bedeutet der Barock, grob gesprochen, das ist das Wichtigste daran, grob gesprochen, eine Verlängerung des Mittelalters um nochmals 200 Jahre. Und das ist deshalb ein bisschen zu grob, wie ich meine, weil da doch eine Menge passiert ist, was er natürlich selbst nachher ausformuliert, Herr Hubensteiner. Ich habe das vor Jahren insofern schon ein wenig vorsichtiger angegangen, indem ich von, ich zitiere mich selbst, Erneuerung durch selektive Tradition, dieses Phänomen zu beschreiben, versucht habe. Also Kontinuitäten ausgewählter Art, nämlich signifikante Akzentuierungen einerseits und Vernachlässigungen andererseits, wodurch dann das neue Erscheinungsbild geprägt wurde. Die spätmittelalterliche Massenreligiosität Mitteleuropas war bekanntermaßen von vielem Wildwuchs und offensichtlich aber auch sehr großen Unterschieden, zum Beispiel zwischen Stadt und Land, geprägt. Die frühneuzeitliche katholische Praxis Pietatis hingegen ist tendenziell gleichförmiger, flächendeckender, generell tiefgreifend prägender für alle Stände gewesen, ohne dass ich eine erst eigentliche Christianisierung der Gesamtbevölkerung dies nennen möchte. Und hier stellen sich dann zwei Hauptfragen. Erstens die nach der Frömmigkeitsorganisation und zweitens die nach den Frömmigkeitsangeboten und ihrer jeweiligen Förderung. Davon leiten sich dann unterschiedliche Beschreibungszugänge nach tridentinischer Frömmigkeit ab. Erstens zur Frömmigkeitsorganisation, und ich spreche, heute Morgen haben wir das mit Recht schon mehrfach betont und kann nur sprechen von bestimmten Regionen, eigentlich auch immer nur von einzelnen Orten, weil das überall zeitlich und räumlich anders ist. Also ich spreche vor allen Dingen von Süddeutschland, von den rhein-mainischen Fürstbistümern zwischen 1570 und 1770 und von Altbayern. Unterpunkt 1 hierher gehört als erstes die nun nach vielen Jahrhunderten, und das ist, glaube ich, wichtig, auf Dauer gelingende Kontrolle des Klerus, voran der Säkularpriester, und die damit gegebenen Durchstrukturierungsmöglichkeiten bis an die, wir würden heute sagen, Basis. Es geht mir um den Wandel der Verhältnisse gegenüber der spätmittelalterlichen Seelsorgspraxis auf dem platten Lande, also um die Disziplinierung des Pfarrklerus, etwa in Mainz und in Würzburg, wo das sehr früh zugreifen ist, nämlich durch Seminarausbildung, durch, und das ist wichtig für den Pfarrklerus, wir haben es heute Morgen gehört, für die Bischöfe ja gar nicht durchsetzbar, aber dort durchgesetzt, die Residenzpflicht, dass es keinen Vertreter gab für einen Domkapitelsfründner. C, die weitgehende Zölibatseinhaltung durch deren positive Sanktionierung in der Gesellschaft, also Akzeptanz auch dieser Art von Lebensführung. Wir wissen, dass im 17. Jahrhundert in Süddeutschland schließlich ein Überangebot an theologisch gut ausgebildeten Weltgeistlichen existierte und auch bei den insgesamt reformierten und von jesuitischem Eifer erfassten alten Orden, wie natürlich den vielen neuen Kongregationen, durchgängig, auch davon haben wir die Tage schon geredet, aber hier sind wir bei der Verwirklichung, Seelsorgspraxis geübt wurde. Und zwar ebenfalls auf der Grundlage systematischer theologischer Bildung, womit die Möglichkeit für eine Dauerkatechisierung des Kirchenvolks aller Schichten und Stände weitgehend gegeben war. Auf dem Lande kam damit bei uns, Süddeutschland, die Kirche auch als baulicher Ortsmittelpunkt endgültig ins Dorf, mindestens aber als Filialkapelle mit Stationscharakter. Was natürlich im Spätmittelalter aus schon vorhandenem Gemeindebewusstsein oder mit aktiver Gemeindewerdung, die wir aus dieser Zeit und als Vorbedingung der Reformation, etwa durch Blickle uns nahegebracht, kennen, schon begonnen hatte, wurde nun obrigkeitlich und zeitgleich ins Werk gesetzt. Im Würzburgischen, in der echten Epoche, also vor und nach 1600. Bestandsaufnehmende Visitationen, rechtliche Umorganisationen, architektonische Erweiterungs- und Neubauten vereinheitlichender Art. Letztere setzten so starke Maßstäbe, dass bis heute diese landschaftsbestimmend bleiben sollten. Erst in unseren Tagen, also in den letzten 40 Jahren, sind aus ganz anderen Gründen mehr Kirchen als zu damaliger Zeit gleichzeitig im Bistum Würzburg etwa errichtet worden oder umgebaut worden. Das gilt natürlich auch, und das vergisst man gern, für die Pfarrhäuser und die Pfarrhöfe samt ihren Ställen und Scheunen. Das heißt, sowohl der Personalbestand wie die Arbeitsbedingungen sind in überschaubarer Zeit von Grund auf saniert worden. Dies konnte selbstverständlich nur während einer allgemeinen Prosperität zu Ende des 16. Jahrhunderts und des frühen 17. vor dem Dreißigjährigen Krieg geleistet werden. Aber dieses, sprechen wir nur mal von dem baulichen Potenzial, hat die Verwüstungen des nachfolgenden Krieges zwar nicht immer im Ganzen überlebt, aber doch sozusagen die Grundmauern gesichert und diese Maßstäbe weitergereicht. So jedenfalls bei uns. Arabisch 2. Die erfolgreiche Durchsetzung dieser kostenintensiven Grundmaßnahmen, wie auch die der nachfolgenden religiösen Disziplinierung, was unter anderem natürlich aus territorialstaatlichen Interessen geschah und im Wesentlichen nur auf diese Weise gelang, entsprechend den Protestanten, mit Hilfe des weltlichen Arms. Auch das war heute Morgen schon angeklungen. Julius Echter ließ sich nicht wie seine Vorgänger vom geistlichen Regiment, etwa dem Domkapitel, in den Arm fallen, sondern er wies in seiner Eigenschaft als weltlicher Souverän seine Amtmänner an, die Durchführung der Reform zu überwachen und notfalls mit staatlicher Gewalt zu erzwingen. Und zwar nicht bloß gegenüber den offenen und den Kryptoprotestanten, wozu er bisweilen selber einen Schritt am Marktplatz antreten ließ und die Kommunion unter einer Gestalt verteilte, und wer sie nicht nahm, der konnte auswandern. Er hat parallel zu den Protestanten ohne Verzug bei der heute Morgen auch schon angeklungenen Universitätsgründung Frauenklöster eingezogen und deren Vermögen seinen verschiedenen Stiftungen zukommen lassen, also säkularisiert. Und bei den Frauenzisterzen im Lande, die wir mal sehr genau untersucht haben, kann man das genau die Entwicklung sehen, auch die wirtschaftliche, auch im 18. Jahrhundert nach deren Umwandlung in Bauernstellen, wie bei den Protestanten. Das läuft da katholisch und protestantischerseits gleichfalls. Es muss ja auch irgendwo Verfügungsmasse da sein, so wie unsere heutigen Lehrstühle umgeschoben, umgewidmet werden. Genau das ist das. Ein Beispiel aus seiner zeitlich zuletzt endgültig rekatholisierten Residenz und Bischofsstadt Würzburg. Den Stadtrat baten 1614 Bürger der wenige Jahre zuvor begründeten Marianischen Sodalität, an der 1609 von den Jesuiten eingeführten Karfreitagsprozession teilzunehmen, nämlich, und so lautet der Brief an den Stadtrat, derselbige wölle auch erscheinen und zu mehreren Ansehen dem gemeinen Bürgersmann zur Andacht Anleitung geben, was natürlich zunächst überhaupt keinen Eindruck machte. Aber im Jahr darauf fragte der Fürstbischof nach und befahl dem Rat 1615, die alten Fleischbänke am Maintor gegen den Widerstand der Metzger endlich abzureißen, damit die Karfreitagsprozession nicht durch deren Anblick gestört würde. Und kurz zuvor hatten geistliche und weltliche Räte auf sein Geheiß hin den Stadtrat aufgefordert, den Corpora, also geschlossen, jetzt noch etwas ganz anderes zu machen, nämlich der Bruderschaft des verklärten Seligmachers beizutreten, und zwar zur konstituierenden Versammlung zu erscheinen, nachdem nämlich gutes Zureden seit 1613 auch hier noch nichts geholfen hatte. Ähnlich verhielt es sich mit der offiziellen Beteiligung an der Fronleichnamsprozession. Sie wurde auf Dauer erzwungen und durch die folgenden Jahrhunderte eine so feste Gewohnheit unter Beteiligung der obrigkeitlichen und mit obrigkeitlicher Personalverschränkung, dass dies erst im 19. Jahrhundert anfechtbar werden konnte. Und ein solcher Zusammenfall von Obrigkeitsrepräsentanz und Bevölkerung aber heute als dörflicher Volksbrauch gilt. Jedenfalls ist mir nicht Einsicht, wie man dazu Popular Ritual sagen kann, wie es in der Forschung heißt. Erfolgreiche Sozialdisziplinierung setzt die soziale Kontrolle als Ergebnis von Normenverinnerlichung zur gesellschaftlichen Sitte voraus. Deshalb musste es, anders als zur Reformationszeit oder während der kirchlichen Aufklärung zu Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts, und übrigens da auch wieder bei allen mindestens drei Konfessionen, zu offenen Auseinandersetzungen und zunächst andauernder Distanzierung von sogenannten Gebildeten und sogenanntem Volk kommen, weil das Festhalten an dem nun seit 200 Jahren althergebrachten, die fest eingeübte Existenzgrundlage von, ich will es immer so nennen, geleiteter, das heißt angeleiteter und zugleich kontrollierter Religiosität bildete, und zwar als gesellschaftlich organisiertem Lebensvollzug. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Gesellschaftlich organisierter Lebensvollzug. Richard von Dülmen nennt dieses Ergebnis der Aufklärung, dass sich das auseinander differenziert, Zitat, soziale Differenzierung zwischen Elite und Volk. Okay, aber er formuliert dann später, wieder missverständlich, ich zitiere ihn nochmal, kirchlich-konfessionelle wie religiös-abergläubische Verhaltensweisen blieben in den mittleren und unteren Volksschichten seit dieser Zeit stärker als in den Oberschichten virulent. Zitat Ende. So, als ob zuvor alle Menschen vom Virus der Religion befallen gewesen seien, weil das Christentum im kalbartschen Sinne noch nicht zu sich selbst gekommen ist. Das sind doch Theologenwünsche und keine anthropologischen Fakten und schon gar keine historischen Betrachtungsweisen zuvor kritischer Selbstbefragung. Aufschlussreich, meine ich, dürfte ein genereller Vergleich mit der Epoche zwischen 1840 und 1930 sein, wo es der katholischen Kirche schließlich noch einmal durch neuerliche Organisation von Massenreligiosität für den Großteil der katholischen Bevölkerung in Deutschland gelang, nämlich eine ähnliche Homogenität im sogenannten Milieukatholizismus zu erreichen, wenn auch in einer politisch und gesellschaftlich stark veränderten Situation. Aber beide Male war das erfolgreich anvisierte Ziel die Selbstdisziplinierung der einzelnen Gläubigen über eine entsprechende Gewissensbildung zu fast skrupulösem Verhalten. Noch die heutige, wenn auch jetzt sich politisch gebärende Moralisierung des öffentlichen Lebens in Deutschland scheint mir eine der späten sauren Früchte dieses frühneuzeitlichen Konfessionalisierungsprozesses zu sein. Jeder Bürger, ein kleiner oder großer Bekenner und damit heute unmittelbar zum lieben Gott und das heißt nur mit Hilfe der Political Correctness. Arabisch 3. Die inneren Organisationsstrukturen und neuen Bildungsformen lassen sich für die anvisierten Bezugsgruppen an einer reich entwickelten katechetischen und erbaulichen Literatur ablesen. Diese reicht von lateinischen Kompendien für Prediger, aber über lateinische und deutsche Lektüreangebote mit dem ausdrücklichen Hinweis des Vorlesen sollens, wollens, über, ich nenne sie so, Laienbreviere in Form von Kongregationsgeschenken auf Neujahr, Gebetbüchern für vielerlei Anliegen oder zu unterschiedlichen Andachtsgelegenheiten und frommen Lokalitäten, Lieddrucke und poetische Predigterinnerungen im Anschluss an die Predigt entwickelt, als Zusammenfassung und gemeinsam gleich eingeübt. Prokop von Templin hat das genannt Conciones in Cantiones, bis hin zum geistlichen Bilderbogen, illustrierten Flugblatt, den Andachtsbildchen und Devotionalzetteln, den Briefchen und frommen Amuletten, ein wahrhaft weitreichendes Bildungsangebot und dieses in kleinster Münze auf sogar verschenkt, etwa durch die gesponserte Schriftenmission der Jesuiten, genannt Güldenes Almosen oder kollektiv finanziert in Sodalitäten und Bruderschaften oder als Fleißzettel in Schulen oder von terminierenden Bettelmönchen als Dank verschenkt oder kommerziell angeboten durch Kolporteure, Bänkelsänger. Der ganze Bänkelsang ist eine geistliche Angelegenheit und wird erst nach 1850 mit der Pressefreiheit eine weltliche Geschichte, die wir alle nur noch über Brecht können und gar nicht wissen, dass das etwas Religiöses war. Devotionalienkrämer und Heiligendulten, also in Italien weiß man das, da gab es das noch lange länger, es gibt Bilder auch dazu. Jedenfalls ein hochdifferenziertes Kommunikationsgewerbe, das schließlich zum Selbstläufer und bisweilen natürlich auch zum Irrläufer werden musste. Nicht vergessen werden darf die Vermittlungsform des Schultheaters. Doch diese galt zunächst nur den Studierenden und Studierten der potenziellen Führungselite. Aber szenische Darstellungen gab es auf öffentlicher Bühne auch bei den drastisch agierenden didaktischen Volksmissionen, die ja hier aus Italien kamen. Für Kinder und Volk, das ist mehr jetzt eine wirklich jesuitische und auch in Würzburg begonnene Aktivität, wurde vor allem die Lehrform der Spiel-, Sing- und Bilderprozession wichtig. Wie überhaupt für alle Gläubigen der gemeinschaftliche öffentliche Auftritt von ausschlaggebender gesellschaftlicher und vorbildhafter Bedeutung war. Von heutigen Liturgiewissenschaftlern können wir dazu meist wenig erfahren, nämlich die des 19. Jahrhunderts interessierte vor allen Dingen das Mittelalter und die Gegenwärtigen denken mehr über Gegenwart und Zukunft nach. Besonders ist bei denen, finde ich, der abwertende Begriff des Paraliturgischen für Umgänge und Aufmärsche, jedenfalls für den Historiker, wenig brauchbar. Doch gerade diese sind eine Hauptform der, und das ist meiner Ansicht nach der angemessene Ausdruck, den die Liturgiewissenschaft auch kennt und benutzt, Actione Sacrae im 17. und 18. Jahrhundert gewesen. Theoretisch grundgelegt und systematisiert durch den Jesuiten Jakob Kretzer in seinem Prozessionsbuch, 1606 lateinisch, 1612 dann deutsch. Auch und gerade hier baute die katholische Reformpraxis auf den Gewohnheiten des im Spätmittelalter schon voll entwickelten Prozessionswesens weiter. Aber erst mit selbstbewusster Stadtbevölkerung und nachahmenden Landgemeinden machen systematisch organisierte gemeinschaftliche religiöse Begehungsrituale einen sozialen und damit akzeptierbaren Sinn für alle. Und genau an diesem Punkt hatten sich die Reformatoren allesamt psychologisch verrechnet. Luthers gar nicht neues, aber berechtigtes Anliegen, den Gemeindegottesdienst zum alleinigen Mittelpunkt des religiösen Lebens zu machen, hoffte er zu stützen durch die vollkommene Abschaffung des sogenannten, das ist der Quellenbegriff, Geläufs und die Ausschaltung jeglicher Möglichkeiten für außerpfarrlichen, das ist der lateinische Terminus, Concursus Populi, also Verbot aller Prozessionen, im Bayerischen damals, wie heute Kirchfahrten genannt, im Fränkischen Wallen geheißen. Darum bei den Protestanten natürlich auch die Verböhnung aller sogenannten Wallfahrten, eben solcher Gemeinschaftsziele, umliegender Kapellen, Bruderschaftsfeste, Patroziniumsfeiern, Kirchweihen, Heiligtumsschauen, Bittwetter, Flurgänge, Filialpflichtbesuche rechtlicher Art, Grund- und kirchenherrschaftliche Aufgebote etc. etc. der ostentativen kollektiven Gebärden mehr, denn das sind sie und das wollen sie sein, zu deren rigoroser Abschaffung natürlich seines anderen Arguments bedurfte und das war die Verleumdung als Aberglaube. Genau ihre Pflege lag daher im 16. Jahrhundert fast aller Orten danieder. Damit wollte niemand mehr was zu tun haben, nachdem die so verpönt war. Und es wurde nun auf katholischer Seite nach dem Tridentinum systematisch wiederbelebt, und zwar in den Kategorien, bei Gretzer kann man das sehr schön systematisiert nachlesen, Lob, Bitt, Preis, Dank und Bußprozessionen, dazu neue für unterschiedliche Anliegen, eingeführt oder Solemniter ausgestattet als Reiter-, Schiffs-, Bilderprozessionen und oft genug traten vorbildhaft und am Anfang auf alle Fälle, bei uns jedenfalls, Landesherr oder Bischof oder in einer Person beides, voran. Die Protestanten hatten sich in der Confessio Augustana 1530 im Zusammenhang von Fronleichnam und Fest Corpus Christi darauf festgelegt, Prozessionen seien keine legitime Kultform. Das Konzil hier entschied hingegen, sie sei heiliges Ritual. So wurden Prozessionen zu einem Leit- und Abgrenzungsmotiv der Ecclesia Triumphans. Und jeder weiß es. Füllen daher die Annalen der Konfessionsstreitigkeiten. Nun müsste man hier eigentlich einen ausführlichen Exkurs über die religionsgeschichtliche oder liturgiewissenschaftliche Definition von offiziellem christlichen Gottesdienstfeier und quasi nur geduldeter, aber überflüssigen Actione Sacrae und sogenannten Volksbrauch einfügen, weil wir zwischen fundamentaltheologischer Setzung, historischen Befund und anthropologischen Voraussetzungen zu unterscheiden lernen sollten, die aber alle drei nicht gegeneinander ausspielbar sind, wie ich als Kulturwissenschaftler meine. Ich behaupte also, aufgrund dieses meines Denkansatzes, Prozessionen waren auch damals strukturell nichts Archaisches, wie heute mit falschem Blick auf manche Inhalte behauptet wird, sondern eine gezielt genutzte und darin dann moderne Form der Massenkommunikation, des Gruppenzusammenhalts, der Gemeindeidentifikation durch den gemeinsamen Vollzug rituellen Agierens. Und zwar, und das ist das Wichtigste fast vom Anthropologischen her, mit hohem Prestigegewinn für den Einzelnen und die jeweils verkörperte Institution, Dorfgemeinde, Stadt, Region, Landesherrschaft, Nation, Vaterland, dann im 18. geheißen, nicht im Sinn des 19. Vor allem die Karfreitagsprozessionen in den Städten wurden zu großen Leerschauen, vergleichbar den heute im profanen Bereich so beliebten historischen Ausstellungen, weil da nämlich auch biblische Geschichte und so weiter vorgeführt wird, oder in den Kirchen heute wieder die Wandtafel schauen. Die Katechismusprozessionen der Schulkinder bildeten als etwas völlig Neues geradezu pädagogische Meisterleistungen für Motivierung, spielendes Lernen, anschauliche Didaxe, persönliches sich einbringen können, Aktivierung der Sinne und eigenen Fähigkeiten. Ich habe das bewusst mit modischen Ausdrücken belegt, um zu zeigen, wie aktuell das eigentlich ist. Und dies alles dann in der Aufklärungsepoche zugunsten von Affektreduzierung und bloßer Kopfarbeit wieder zugeschüttet und heute nicht nur für den Kindergottesdienst zum Teil wiederentdeckt. Die Frohleichnamsprozession hingegen blieb der große öffentliche Huldigungszug für den göttlichen Weltenherrscher, parallel natürlich zum Hofzeremoniell der Zeit, zumal die Eucharistie wieder alle Verbote aus dem Spätmittelalter zu vielen der übrigen Prozessionen einfach mitgenommen wurde, um, kurz gesagt, Christus unmittelbar dabei zu haben, wenn es ums konkrete Segnen und akute Gradrichten gingen. Das war kein volkstümlicher Aberglaube, sondern das lag in der Logik der dogmatischen Entwicklung seit dem 13. Jahrhundert. Die einzigen Kritiker oder heutigen Sucher des Volkstümlichen dabei vermögen in unserem engeren Zusammenhang immer nur die Flurprozessionen richtig oder genauer in den Blick zu nehmen, weil es da antike Ahnen vor dem 5. Jahrhundert und damit agrarische Mentalitätsvermutungen gibt. Aber bei solcher Art formaler Kontinuitätsauffassungen, damit historisch unerlaubten Abspaltungen aus dem tatsächlichen jeweiligen gesamten Lebenszusammenhang, lässt sich dann tüchtig spekulieren. Das Gleiche gilt, wenn die Forschung lediglich von Reliktformen des 19. Jahrhunderts an sogenanntem Volksbrauch ausgeht. Er wurde in der Regel für Survivals aus der Urväterzeit gehalten. Doch es handelt sich in Wahrheit um Restformen oder besser Schwundstufen des damals erst vorangegangenen Jahrhunderts. Ein Beispiel. Der Drachenstich von Fürth im Bayerischen Wald ist stets mythologisch gedeutet worden und wird heute als folkloristisches Kuriosum wieder mythisch gepflegt. Und natürlich ist er damit realiter ein moderner Mythos geworden. Doch selbst die Historisierungen der jüngeren volkskundlichen Forschung durch den Erweis der Verweltlichung eines Details aus der einst verboten wordenen ehemaligen barocken Vorleichnamsprozession, nämlich dass es sich hier um St. Georg mit dem Lindwurm handelt, greift noch zu kurz. Dessen Darstellung spielte bei der gegenreformatorischen Inszenierung eine konfessionspolitische Schlüsselrolle. Ritter und abzustechender Drache schritten hinter dem Sanctissimum in dieser jährlichen Hauptdemonstration des Katholischen in der rekatholisierten Oberpfalz. Sie symbolisierten hier an der böhmischen Grenze in einer Region heiliger Legendenorte mit Hussitenfrevelsagen und Wallfahrtsorten den siegreichen Kampf gegen die Häresien und nicht bloß gegen irgendeine allgemeine Sündhaftigkeit, wie es die Allegorese der Georgslegende nahelegt, die deshalb auch, und das finde ich sehr interessant und wissenswert, durch Luther selbst den protestantischen Kalender für damalige Zeiten erhalten geblieben ist. Die das gesamte Kirchenvolk erfassende Seelsorge lässt sich noch weiter aufschlüsseln nach sozialen, regionalen und intentionalen Gesichtspunkten. Zunächst die sozialen. Heute Morgen war für Frankreich sehr ausführlich davon die Rede, nämlich die gezielte Seelsorge nach Ständen und Altersgruppen zeigt sich bei uns vor allem in den jesuitischen Kongregationen. Und, das ist sehr gut inzwischen von uns selbst erforscht, bei der Abfassung entsprechender Gebetbuchliteratur, zum Beispiel für das andächtige Weibervolk, im stufenweisen Unterricht, in entsprechenden Standespredigten und in der aktiven Beteiligung aller beim besagten Prozessionen und Wallfahrten, natürlich streng geordnet nach Stand, Rang, Geschlecht, Alter, wie ja auch beim Sonntagsgottesdienst in der heimischen Kirche mit kaufbaren Sitzplätzen, nachdem die Bestuhlung auch bei den Katholiken üblich und notwendig bei einer hier ebenfalls inzwischen bis zu 2 Stunden dauernden Predigt Ausdehnung bezeichnet, ist vor allem auf dem Dorfe dabei die absolute männliche Dominanz der neuen Religiosität. Auch zu den Bürgersolidaritäten der Städte, die bei uns reine geistliche Zünfte waren, gab es nicht, wie etwa in Köln, den Versuch auch weiblichen Pendants. Die besagte Gebetbuch für das andächtige Weibervolk ist ein Erfolgstitel des Martin von Cochem gewesen, der tatsächlich gelesen und gebetet wurde und der sich sozusagen auf das, was wir heute Morgen auch gehört haben, Hausandacht beschränkt, nämlich die Zuständigkeit der Hausfrau für die gesamte Familie und das sind vor allen Dingen für die Verstorbenen auch. Es ist also ein Armseelenbuch, das den Hausfrauen an die Hand gegeben ist, heißt der goldene Himmelsschlüssel, nämlich für die vielen verstorbenen Kinder und die frühzeitig verstorbenen Erwachsenen, den Himmel aufzuschließen. Wenn Richard von Dülmen am Beispiel der Wallfahrten aber verallgemeinbar formuliert, ich zitiere, populäre, herrschaftliche und kirchliche Interessen sind kaum zu trennen. Erst im 18. Jahrhundert begann sich dies zu ändern. Zitat Ende. Dann lässt sich, so meine ich, fragen, was sollen hier die an erster Stelle genannten populären Interessen denn für welche sein? Da entlarvt sich doch trotz aller zuvor verbalisierten theoretischen Relativierungen wieder der ideologische Glaube an das Phantom der eigenständigen, aus sich selbst heraus existierenden, quasi basisch und basisontischen Volkskultur. Genau hier nämlich sollte meiner Ansicht nach die sogenannten historischen Anthropologen nicht die Kategorie des Populären benutzen, sondern von generellen anthropologischen Bedürfnissen aller Menschen sprechen und diese phänomenologisch genau zu fassen suchen. Wir alle, das Kirchenvolk, sind das Volk. Weltliche Herrschaft und kirchliche Obrigkeit regierten vom späten 18. Jahrhundert an doch nicht deshalb auf einmal am sogenannten Volk vorbei, weil dieses aus einer mythischen Longue Durée stets populärkulturell gestimmt war und darum uneinsichtig geworden ist, sondern weil nun die neue bürgerliche Bildungskultur am Schreibtisch elaboriert wurde und mit den Lebensbedürfnissen der illiteraten Bevölkerungsschichten zunächst noch nicht in Übereinstimmung gebracht werden konnte. Und das heißt, mit deren Selbstwertgefühlen aus entsprechenden sozialen Einbindungen und dadurch sich ergebenden Interaktionsmöglichkeiten. Wer den Leuten ihren Sommerausflug in Form einer mehrtägigen Gemeinschaftswallfahrt verbietet, der darf sich nicht wundern, wenn dieses Volk die jährlichen Badereisen der sogenannten höheren Stände für Unziemlichkeiten hält. Das hat schon der in der frühen Biedermeierzeit der Weimarer Publizist Bertuch mit genau diesem Argument hellsichtig konstatiert, und zwar bevor noch etwa die rigiden bayerischen Verbote wieder gelockert worden sind. Die von den Behörden einst guten Glaubens merkantilistisch begründeten Verwaltungsakte überholten sich ja ohnehin von selbst im 19. Jahrhundert durch moderneres Wirtschaftsdenken zur Zeit der Zollvereinbarungsbestrebungen. Die einstige soziale Integrationskraft der seit dem Normaljahr 1624 verbindlichen Religion als bewusst bekennender Konfession bestand, so behaupte ich, nicht in Zugeständnissen an vorrationales Denken oder atavistische Mentalitäten, sondern in der bewussten Kultivierung der anthropologischen Gegebenheiten des Homo sapiens als Körper, Geist, Wesen und Animal Soziale. Man könnte es auch negativ sagen, als Herden- oder Hordentier. Das Zoon Politikon bedurfte immer schon der Religio Carnalis. Das heißt, der durch den eigenen Leib und dessen Interaktion mit den übrigen Menschen lebbar gemachten Spiritualität, die ja nicht frei in der Luft schwebt. Glaube spielt sich nicht allein im Kopf, nicht am Schreibtisch oder unter Kanzel und Katheter nur ab, sondern umfasst die Totalität des lebbaren Lebens. Und dies, deswegen nur diese Beschreibung jetzt, meint die Anthropologie der Sinne des Ignatius von Loyola. Sie ist nicht eo ipso populär, das heißt auf angeblich volkskulturelle Massen zugeschnitten, sondern ihnen erst durch den pädagogisch denkenden, von der spätmittelalterlichen Devotio Moderna geschulten einstigen Offizier und Ordensgeneral eingeübt worden. Durch Schulung, durch Training, durch Exerzitien, durch tägliche Gewissenserforschung, alles strategische Durchstrukturierung der Weltbewältigungsanstrengungen, verbunden mit der Logistik des sakramentalen Denkens und dem Heilungsversuch des In-der-Welt-Seins des Menschen. 2b. Das geschah im Bereich der Organisationsstrukturen unter anderem auch regional, durch die bewusste Heiligung des Territoriums zu einer historisch gewachsenen, wie gegenwärtig florierenden oder zum Florieren bringenden Terra Sancta. Bis heute sichtbar und allgemein bewusst geblieben sind davon die katholischen Bildstocklandschaften. In Anlehnung an heutigen Stadtplanerjargon könnte man sagen sakrale Möblierung. Im Mittelalter waren die Steinkreuze Rechtsdenkmale. Nun wurden sie Zeichen von Stifterstolz und Bekenntnisabzeichen in Feld und Flur, an Weg und Steg, sowie die herrschaftlichen Kreuzaufrichtungen an markanten Punkten der Landesgrenzen, selbst in Abgrenzung zu eigenen katholischen Territorien zwischen Mainz und Fulda etwa. Ihre systematische Errichtung hört typischerweise, und das muss ja doch wieder stutzig machen, um 1800 auf, weil die gesellschaftlichen Grundlagen dafür entfallen waren. Hier könnte man in einem umgangssprachlichen Sinne wirklich davon sprechen, dass dies jetzt nicht mehr populär gewesen sei, weil sich nämlich die tragenden öffentlichen Funktionen grundlegend verschoben hatten. Denn Stifter wollten und wollen zu allen Zeiten auch Prestige erwerben oder solches festigen und nicht bloß Steuervergünstigung erhalten, wie das heutige Strategen meinen, und von solchem ökonomistischen Denken her, etwa wissenschaftliche Theoretiker, das Prinzip des Do ut des auf alle Menschen aller vergangenen Zeiten übertragen, was völlig unangemessen, weil unzureichend beobachtet ist. Das ist ja nur ein Teil sehr komplizierter Akte. Hierzu zählen auch die kollektiven Stiftungen durch Bruderschaften und politische Gemeinden, die nicht nur voreinander angeben wollen, aber genau darin auch wieder ihren sozialen Halt haben, dass sie wer sind und voreinander paradieren können. Alle waren vor 1800 am Ausbau der heimischen Sakrallandschaft geradezu wetteifernd beteiligt gewesen. Und dies betraf zunächst und vor allem den lokalen Umkreis, den territorialen, steckten literarische Programme, wie die Bavaria Sancta des Jesuiten Rader ab, indem er den Beweis führen wollte, dass von alters her aller Orten der Boden mit Märtyrerblut gedrängt oder durch heiligmäßige Menschen christlich geadelt worden sei. Während der Atlas Marianus des Jesuiten Gumpenberg demonstrierte, dass seit Jahrhunderten überall im Lande Maria besonders gnädig war. In Franken geschah die Wiederaufrichtung der Wallfahrten völlig im Zeichen Mariens, das heißt, gar nicht einfach mit der Suche nach längst vergessenen Kultobjekten, sondern mit der Installation älterer Statuen als Gnadenbilder. In Böhmen und anderswo errichtete man systematisch Nachbildungen des Heiligen Hauses von Loreto, sodass wir inzwischen in diesem Zusammenhang von katholischer Architekturpolitik sprechen. Hierzu gehören natürlich auch die aufwendigeren Kreuzwegstationen und Kalvarienberge. Und in Loreto und altöttingen Kapellen, auch die sind nachgebaut worden, folgten die Heiligenstiegen nach lateranischem Vorbild und die Heiliggrabnachbauten griffen mittelalterliche Jerusalem-Traditionen wieder auf. Vor allem aber holte man sich, Herr Ganzer hat es heute in der Diskussion ganz kurz angesprochen, in Süddeutschland und in der Schweiz nach 1600 römische Katakombenheilige zu Hunderten über die Alpen, um nämlich zum einen authentische, der neuen historischen Kritik standhaltende Reliquien zu besitzen und zum anderen solche, die der konfessionellen Demonstration des Rombezugs entgegenkamen. Die Verehrung dieser heiligen Leiber wirkte ihrerseits wiederum und ihre sichtbare Ausstellung auf die lokalen Gründungsheiligen zurück, sodass auch diese so als Gerippe ausgestellt wurden und schließlich verehrungswürdige Totengerippe und angsteinjagendes Memento Mori optisch ineinander fließen konnten, in der damit ständig in Gegenwart von einerseits Tod, aber andererseits auch Auferstehung als theatralischem Anschauungsmaterial. Manches davon ist bei der Auflösung der Klöster 1803 in entlegene Landkirchen abgewandert und hat dort ihre Verehrung im 19. Jahrhundert weitergeführt. Doch diese Form des Cultural Lag als Zweitverwendung kennen wir von allen großen Stilepochen. Es gab immer schon auch im geistlichen Bereich sozusagen einen Altkleiderhandel und einen Gebrauchtwagenmarkt, durch den allein manches uns heute erst wieder wertvolles Kunstwerk überhaupt überlebt hat. Das lässt sich mithin wissenschaftlich nicht volkskulturell nennen, wie der sogenannte Bauernbarock um 1850, als nämlich einst die Klosterschneider Schränke wie Altäre bauten. Die intentionale Neuakzentuierung von Frömmigkeit trifft vor allem das, was ich Erneuerung durch selektive Tradition oben schon einmal genannt habe. Im katholischen Raum heißen die Themen hierfür Eucharistie und Maria, Gericht und Gnade, Verteidigung, das wären also die vier letzten Dinge, Verteidigung göttlicher Institutionen, also der Kirchenbegriff, und die Anleitung zu aktiver Lebenshilfe für den Nächsten. Letzteres im Nachhinein gerne unter dem kaufmännisch agierenden Berggerechtigkeitsbegriff des Duodez diffamiert. In diesem Zusammenhang wäre darum das wichtige Problem der Armenfürsorge im katholischen Territorium zu diskutieren und die Beeilung der Herrschaften zu Ende des 18. Jahrhunderts, auch hier die Bettler nach protestantischem Vorbild schnell von der Straße zu bekommen in die modernen Arbeitshäuser und Zwangsfabriken. Aber die Zeit langt noch nicht mal dafür, Ihnen ein Diagramm an die Wand zu werfen, um am Beispiel von drei Autoren zu zeigen, was man übrigens nachlesen kann, ich habe das schon publiziert, dass diese von mir genannten inhaltlichen Themen tatsächlich durch zwei Jahrhunderte durchgehen und für volkstümliche Predigt und Leseaktivitäten gedacht waren. Die drei Texte sind in ihrer Themenwahl voneinander abhängig. Es handelt sich um den Apologeten Tilman Bredenbach, einen Kölner Kanonikus, mit seinem weit wirksam gewesenen lateinischen Exempelbüchlein Collationum Sacrarum Libri Octo von, das allein ist jetzt wichtig, 1584 und noch öfters. Dann der erste in deutscher Sprache für ein breites Publikum publizierende Theologe, Valentin Leucht, kaiserlicher Bücherkommissar und Stiftsscholaster in Frankfurt am Main, mit seinen gesammelten Werken in einem riesigen Folianten Viridarium Regium oder Königliche Lustgard von 1614 und öfters, und der über die Aufklärung hinaus, wenn auch zunächst negativ bekannt gebliebene Kapuzinermissionar und fruchtbare Volksschriftsteller, vorhin schon erwähnt, Martin von Cochem, mit seinem auserlesenen Historiebuch von 1687 und öfters. Wie gesagt, die drei Autoren sind in ihrem thematischen Gesamtaufbau voneinander direkt abhängig und spiegeln damit einleuchtend die bleibenden Themen der Zeit. Voran das von den Reformatoren angefochtene Eucharistieverständnis. In Zahlen nach beim Leucht, die meisten dieser Geschichten sind also relativ untereinander. Nämlich, das Eucharistieverständnis ist ja jenes bis zum heutigen Tage grundlegende Unterscheidungsmerkmal der christlichen Konfessionen neben der Institutionalität der Kirche, die heute immer hier im Vordergrund stand. Und die in dieser Literatur darum, weil es ja eine komplizierte Materie ist, unter anderem als Kirchengeschichte oder Immunitätsproblematik aufscheint, mit entsprechenden erzählenden Beispielen. Aber vor allem das Bild der Kirche spiegelt sich hier im volkstümlichen Bereich in der Person Marias. Das ist überhaupt einer der Hauptgründe der Marienverehrung. Mein leider schon verstorbener Kollege Hans Dünninger hat einst den treffenden Buchtitel Maria siegt in Franken gefunden für die Durchsetzung der Reformen im Würzburger Fürstbistum. Marias Bild auf Säulen, Türmen und an Häusern demonstrierte die wahre Kirche und den rechten Glauben. Sie hält nach Altväter Aussage, auch das kann man noch gar nicht häufig Hans Dünninger herausbekommen, in der Ikonografien lesen, die Münchner Säule besonders schön zu sehen, das Zeptrum wäre Fidei, deshalb hoch über ihren Kopf in die Höhe. Krone ist viel später dazugekommen, hält das so hoch. Und die Himmelfahrt Mariens wurde lange vor der erst 1950 erfolgten Dogmatisierung in Verbindung mit der Krönung Mariens im Himmel zur Potenzierung des Katholischen. Ich habe gerade in Moritzburg gesehen, als der August der Starke katholisch wurde, wurde Maria Himmelfahrt in die Schlosskapelle gemalt. Hier sei nur an das berühmte Hauptaltarbild der Frauenkirche in München von Peter Candid 1620 und die darauf verfasste lateinische Ode des Jesuiten Bolbalde verwiesen, die noch Johann Gottfried Herder und August Wilhelm Schlegel beschäftigen sollte. Das Bild bleibt verbunden mit dem großen Frauentag, dem 15. August, den man wegen der herbstlichen Kräuterweihe wieder einmal agrarisch-dionysisch zu deuten beliebt. Aber so lassen sich ein Theologumena, künstlerische Geisteskultur und liturgische Festesfeier der Gesamtbevölkerung doch nicht auseinanderdividieren, nur weil es sich heute allein noch um einen bayerischen Feiertag handelt, der also für folkloristisch gehalten werden darf. Gerichte und Gnade, die vier letzten Dinge, Schluss des kleinen Katechismus, der bis in solche Mini-Formen gedruckt und gelesen und zerlesen wurde, hat nach ignatianischer Anleitung Peter Paul Rubens in seinen Höllenstürzen, Michaelskämpfen und der Darstellung des apokalyptischen Weibes für Freising oder für Neuburg an der Donau und dort im Zusammenhang der Rekatholisierung gemalt. Herbert Vorgrimmler thematisiert in seinem Buch Geschichte der Hölle 1993 im Kapitel über Trient vor allem den Charakter der Abschreckungspsychologie und vermag dabei natürlich auf Delumos Kyperlisationsthese über die Forcierung der Angst in der Geschichte der Pastoral zu verweisen. Ob allerdings, wie er es nennt, hier Psychoterror ein angemessener Begriff für die genau in dem Zusammenhang zitierten Geschichten des Martin von Cochem darstellt, wage ich zu bezweifeln. Denn Vorgrimmler kennt ja noch nicht mal die Geschichten, von denen ich gesprochen habe, sondern zitiert nur nach dem großen Leben Christi. Es gehörte eben hier dieses vorhin zitierte Buch für das andächtige Weibervolk noch dazu, den Himmelsschlüssel. Und das aus dem Gesamtzusammenhang ließe sich dann ein Bild über dessen Höllenvorstellung abgeben und ihre Wirkung ins Volk hinein. Für den speziellen Zusammenhang der Geschichten darf ich nur eine kleine Abweisung insofern geben, als da auch der ganz normale Hausverstand hilft, die Dinge wieder auf den Boden zu bringen. In Kenntnis der Vorreden des Martin von Cochem und der Auflagenentwicklung des zitierten Bandes, da geht es mit den Höllengeschichten zu, wie heute mit Sex and Crime in den Medien, was bekanntlich selbst im Gewaltkrimi böse enden muss. Damals endeten solche Geschichten in der Hölle. Und die Leser waren genauso wie heute scharf darauf. Martin von Cochem hat schon im ersten Bande, wohl auf Drängen seines Verlegers, diese Themen von Tod und Fegefeuer demnächst zu bringen, versprochen im Vorwort. Und dann im zweiten Bande musste er sich endlich dran halten, obwohl er immer noch nicht so weit war mit seinem Thema und hat daher ziemlich unmotiviert 10 solche Geschichten angehängt. Und erst später bei den Auflagen, als er dazu kam, das auszubauen, so wie ein Wissenschaftler am Ende seines Lebens dann endlich vielleicht doch das entscheidende Werk zusammenbringt, da dominieren dann plötzlich diese Geschichten, weil er ja im Laufe der Auflagen immer wieder welche dazu machen musste. Daran lässt sich also an diesem einen Punkt die zukräftige Verkaufsempfehlung ablesen, aber alles besitzt ja doch verschiedene Seiten und nicht nur der Goldene Himmelsschlüssel ist das meist aufgelegte Werk, sondern ein ganz anderes, kleines, die Messerklärungen des Martin von Cochem sind in Hunderten von Auflagen erschienen, bis ins 19. Jahrhundert hinein. Das war seine eigentliche Wirkung ins Volk. Aber natürlich, man muss von einer einheitlichen Frömmigkeitspolitik sprechen, wie ich meinen vierten Punkt nenne, nämlich, und jetzt mache ich es kürzer, 4a, innerkirchliche Streitfragen wurden, so meine ich, zu kontroverstheologischen nach außen gewendet, voran in der Eucharistiefrage, Mariologie, Armseelenkult, Werkfrömmigkeit, Gnadenschatzvermittlung, Heiligenfürsprache, liturgische Actione Sacrae. 4b, damit konnten alle sogenannten volkstümlichen Sonderkulte integriert und instrumentalisiert werden für gezielte katechetische Belehrung und Verlebendigung der wichtigsten Glaubensfragen, so die Kreuz-, Eucharistie-, Marienwallfahrten oder die Karfreitags- und Fronleichnamsprozessionen, Flurumgänge, Heiligen- und Bildertrachten, Katechismusaufzüge, szenischen Ölbergandachten, Jahreskrippen, Prozessionen, Gemeinschaftswallfahrten, Bruderschaftstreffen, Solidaritätsandachten, Jahresfeiern, Lokalfeste. 4c, auch für die private Frömmigkeit galt durchgehend der gewollte Demonstrationscharakter des Katholischen in ostentativer Bekenntnisabwehr aller anderen Konfessionen. Das gesamte Sakramentalien- und Devotionalienwesen wurde diesem Zweck untergeordnet und deshalb in bestimmten Bereichen besonders gefördert. Zum Beispiel, und nicht nur eines unter vielen, sondern es war das Hauptmoment, und wir können es heute auch in den Realien, in den Sammlungen überall deshalb noch nachweisen, die Agnus Dei auf der einen Seite und der Marianische Rosenkranz als das zweite bewusste Abzeichen der Christustreue und des spezifisch Katholischen, zugleich als konkrete äußere Ausweise der Konfession, in Altbayern daher durch landesherrliches Dekret zu tragen, vorgeschrieben, der Rosenkranz zumindest, aber das Agnus Dei hing meistens da dran. In Franken trug sich etwa der Fürstbischof als erster in die erste neu gegründete Rosenkranzbruderschaft ein. Und das Agnus Dei, so habe ich in einer eigenen Studie nachweisen können, wurde bewusst zum christlichen Amulett wieder die Teufelsverschreibungen gemacht, nämlich Christus auf der Brust und damit im Herzen zu tragen, wie Christophorus, den auch hier wiederum Luther wegen solcher Allegorese weiter in Kirchen malen ließ. Und es gibt aus dem 17. Jahrhundert riesige Christophori, etwa im Lübecker Dom. 4d der Frömmigkeitspolitik, die visuelle und haptische Partizipation an öffentlich zelebrierten Vorbildgeschehen in großen Kirchen und Klöstern im Lande, brauche ich nicht auszuführen, wäre aber viel zu sagen, dass man eben da das Ganze erstmal gesehen hat und das in kleiner Münze nachher zu Hause nachbauen kann. 4e, der privaten Frömmigkeit dienten gleichfalls vielerlei Druckerzeugnisse und ein systematisch entwickelter grafischer Bildermarkt. Ein, wie zu Beginn schon gesagt, gut funktionierender Kommunikationskreis, dessen sich alle Vermittlungsinstanzen ständig bedienten 4F. Die dadurch zumeist konstituierten Sing- und Erzählgemeinschaften mit weitgehend religiösem Überlieferungsgut stammen aus jener Zeit, was ebenfalls für den genannten Volksbrauch im Jahreslauf gilt. Er ist zumeist erst im 18. Jahrhundert entsakralisiert und im Verlauf des 19. dann, wie wir gesehen haben, mythisiert worden, denn das kann man sehr gut verallgemeinern, nämlich von den wissenschaftlichen Beobachtern, die den ersten Bereich völlig ignoriert haben, zugunsten der ihn allein interessierenden sogenannten dämonologischen oder superstitiösen Themen. Und schließlich fünftens, was davon seit gut 200 Jahren als abgeschmackt oder gar superstitiös bezeichnet wird und damit für volkskulturelle Theorien freigesetzt worden ist, entstammt dem epochetypischen katholischen Frömmigkeitsstil der frühen Neuzeit, nämlich der Religio Carnalis, das heißt für den Einzelnen ein mit allen Sinnen, um es nochmal modern zu sagen, ich habe es auch da reingeschrieben, also mit Kopf und Bauch homo religiosus zu sein. Ich lasse mein Beispiel, was ich hier eigentlich einbringen wollte, aber was die italienischen Kollegen natürlich alle kennen und ihre eigene Meinung dazu haben, von dem Pietro Camporesi weg, weil der bei uns gerade im Moment mit seinem neuesten Buch ins Deutsche übersetzt worden ist und dort, ja gut, seit 20 Jahren macht er das ja, diese Volkskulturtheorie nochmal aufwärmt und für das 17. Jahrhundert nicht etwa den Ignatius von Loyola zitiert, sondern den Caesarius von Arles. Also anstatt mit ignatianischer Pastoral zu argumentieren für das Kirchenvolk des 17. Jahrhunderts, wird mit Galloromanen des frühen 6. Jahrhunderts dies gleichgesetzt, nämlich die Massenkatechisierung frühneuzeitlicher Konfessionschristen in zentral dirigierten Territorialstaaten mit missionarischen Auseinandersetzungen in direkter heidnischer Kulturkontinuität 11 Jahrhunderte zuvor. Und dies dann, um ihre klassenspezifische Mentalität zu beweisen. Aber das ist mir doch interessant, wenigstens darauf hinzuweisen, weil das nicht bloß so ein neomarxistische Idee ist, sondern wenn man Texte der römischen Kurie heute, etwa im Neuen Katechismus, liest, was da von Religio Popularis gesprochen wird, und wenn das im Deutschen dann mit Volksfrömmigkeit übersetzt wird, dann ist das dem gar nicht so weit entfernt. Das ist sozusagen der wissenschaftliche Rücklauf quasi ins Denken der heutigen literarisch Tätigen. Denn der dualistischen Konstrukte gibt es so viele und eben immer schon. Nämlich Theologenwissen versus Laienfrömmigkeit. Gebildeten Rationalismus versus naiven Gläubigkeit. Fortschrittsbewusstsein versus Cultural Lag, oberschichtlicher Stillwille versus volkstümlichem Kitsch und so weiter und so fort. Das ethnografische, anthropologische und erkenntniskritische Fremdverstehen wollen, aber gerät stets in den Verdacht von Wahrheits- und Werterelativismus und jeder möchte es doch gern mit reputierlichen Dingen zu tun haben. Und darum darf ich zum Abschluss nochmals den Benno Hubensteiner zitieren, der unser Problemfeld in seiner gefälligen poetischen Formulierungskunst treffend abgesteckt hat. Ich zitiere: Barockfrömmigkeit, das bedeutet zunächst einmal nachtridentinische Frömmigkeit. Also eine Frömmigkeitshaltung bestimmt von den Gesetzen und Dekreten, durchlebt vom Geist des großen Konzils von Trient. Dogma und Organisation, die sich in ungeahnter Weise verfestigen und verstraffen. Eine machtvolle Welle des Romanismus, die über die Alpen schlägt. Das kann man dazu sagen, zu dem, was heute aus Frankreich berichtet wurde. Ich habe immer den Eindruck, dieses Französische, das kommt alles erst im 19. Jahrhundert dann zu uns. Was wir aus der Literatur kennen, ist tatsächlich von Italien her direkt gekommen. Ein kraftvoller antireformatorischer Affekt, der aus Christen erst Katholiken macht. Dies alles wirkt zurück auf den Einzelnen und seinen Frömmigkeitsstil. Man sucht die praktische Belehrung, strebt nach tätigem Wirken, will den geschlossenen Heilsraum schon hier auf Erden. Und noch einmal kommt der Fürstenstaat der Kirche zu Hilfe, bringt Landesgrenzen und Konfessionsgrenzen zur Deckung. Glaube, Gesittung, Frömmlichkeitshaltung, sie werden von der Obrigkeit gefördert und geschützt, wo es sein muss, auch gestützt und erzwungen. Man spricht vom Zeitalter des konfessionellen Absolutismus und vom Barockfrommen als dem Konfessionsfrommen. Soweit Hubensteiner und ich danke Ihnen. Gerade noch. Irgendwann kriegt man dann die Kurve. Dal punto di vista della tradizionale storia della pietà popolare, il professor Brückner è un eretico notorio, credo, e per questa ragione penso che avremo una discussione agitata, no? Ich bitte um Wortmeldung. In diesem Fall fange ich mal an. Es gibt eine Menge Fragen, finde ich. Also ich wundere mich, dass keiner auf den Gedanken kommt. Aber ich möchte eine Bemerkung vorausschicken. Ich weiß nicht, ob Sie darüber informiert sind. Wahrscheinlich sind Sie es, aber vielleicht sollte unser Auditorium auch darüber informiert sein. Sie haben davon gesprochen, dass vieles durch direkte Übersetzung aus dem Italienischen nach Deutschland gelangt. Wir haben in Freiburg bei den Romanisten eine Bibliografie der Übersetzungen aus dem Italienischen ins Deutsche, eine planmäßige Erfassung von Herrn Hausmann und einigen anderen. Und es wäre interessant, die mal für die Zwecke dieser Untersuchungen der Volksfrömmigkeit auszuwerten. Das wäre ein Hinweis, der vielleicht irgendwie von Nutzen ist, nicht? Ja. Bibliografie der Übersetzungen aus dem Italienischen ins Deutsche. Und dann hätte ich einfach schlicht eine Frage zu Ihrem Prinzip der selektiven Tradition. Die Inhalte, die Sie uns vorgeführt haben, haben ja einen ganz bestimmten Zuschnitt und ich möchte einfach fragen, das ist gewissermaßen zur Vergewisserung, ist das im Grunde immer das, was man früher die Unterscheidungslehren oder die Unterscheidungsriten genannt hat? Oder anders ausgedrückt, wer selektiert eigentlich? Geschieht das sehr bewusst? Lässt sich das schriftlich nachvollziehen? Gibt es da Akten drüber oder passiert das nach dem Prinzip des Trial and Error? Dass also Missionare finden, das wirkt, das kommt an und da kommt es drauf an und es geht so stillschweigend oder wird da irgendwie strategisch geplant, nicht? Also jetzt mal zum anderen Extrem, wenn es schon keine Volksfrömmigkeit ist, gibt es massive Manipulation, nicht? Ja, höchstens durch diese Literatur. Ja, aber gibt es da so, ich meine, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, mich ganz deutlich auszudrücken, gibt es sozusagen eine strategische Gesamtplanung des Unternehmens oder ergibt sich das so, weil man ja immer schon wusste, dass es darauf ankommt, Marienkult zu praktizieren, um sich von den Protestanten zu distanzieren? Oder gibt es irgendwo mal gewissermaßen programmatische Äußerungen? Denn damit knüpfe ich an das Konzil an. Das Konzil äußert sich ja in dieser Hinsicht nicht so deutlich, wenn ich das richtig sehe, nicht? Es ist dies eine, ja. Also mit anderen Worten, wer macht die Gebrauchsanweisungen, ja, zum Konzil, wenn ich es mal etwas populär ausdrücken darf? Gehen wir doch auf diesen Mann, zumal ich den selber ja sehr ausführlich vor vielen Jahrzehnten schon mal behandelt habe, überhaupt ausgegraben habe, diesen Valentin Leucht. Denn das ist ja interessanterweise kein Ordensmann. Es ist einer, der, wenn er von den Jesuiten schon was mitbekommen hat, dann aber in Würzburg noch nicht so viel, da war da noch nicht so viel. Es ist ja mit der Universität und Jesuiten ist ja in Würzburg nicht so, das läuft ja nebeneinander her, etc. Der hat also in Würzburg studiert, ist aber in Frankfurt dann Stiftscholaster in den 80er Jahren des 16. Jahrhunderts geworden. Das ist also einer von den ganz frühen, der zunächst auch einmal suchte, ja, eine Pfründe zu bekommen, denn der war ein Bauernsohn, also der hatte keine Empfehlungen, der ging in die Lausitz. Meint man gar nicht, dass man in Görlitz also einen Franken findet. Da wird er rausgeschmissen, vor die Tür gesetzt. Nicht wahr? Weil die sind ja längst protestantisch da. Hat zwar irgendein, in Prag kannte der vom Studium jemanden, der hat ihn also in die Lausitz geschickt. Dort haben sie ihn verprügelt. Aber da hat er den Leisentritt kennengelernt. Und der Leisentritt ist ja der erste, der deutsche Lieder unters Volk bringt. So Leuten hat er dann auch im Laufe seines Lebens Bücher gewidmet. Also nur um zu sagen, der kannte also in Prag welche, dann war er in der Lausitz. Dann taucht er in Erfurt auf. Da war ja auch nichts los. Da gab es zwar ein paar Domherren, aber keine Katholiken. Dort hat er bei Mainzer Beziehungen bekommen. Und auf die Weise wird er dann nach Frankfurt geschickt, weil das mainzisch ist, aber sind ja auch alles Lutheraner. Und der muss sich also mit einer solchen Position zufrieden geben, die also nichts bringt, wo er aber als ein Mann der Reform nun wirklich arbeiten kann. Denn der reißt sich, wird es mal so ausdrücken, dieses Bücherkommissariat unter den Nagel. Das hat ja der Frankfurter Rat natürlich gemacht. Und da sagt er, das kann doch nicht so sein, dass die Lutheraner, wie das in Leipzig ja auch der Fall war, ihre paritätische Bücherzensur ausüben. Und er erfindet zunächst einen katholischen Bücher. Wie heißen die Bücher? Katalog. Verzeichnisse, Bücherkatalog, nicht wahr? Und er bringt es nachher so weit, dass es einen Gesamtbücherkatalog gibt, was ja ganz wichtig ist, dass es keinen getrennten gibt, sondern dass immer die katholischen Bücher mit bei dem Gesamtkatalog dabei sind. Also ein Mann, der sehr klar auch tatsächlich Politik treibt. So, das muss man wissen, wer das also ist, rückt innerhalb der Dignitäten des Stifts auch nur am Ende seines Lebens zum Scholaster auf, vorbei Kantor. Also ein Mann, dem es nicht schlecht ging, aber der wirklich nicht auf die Pfründe aus war, sondern auf seine geistlichen Ziele. Der zum Beispiel als 50-Jähriger dann auch zwischen zwei Buchmessen, weil er gar keine Zeit hatte, im Winter mit dem Pferd, noch einem Erfurter Kanoniker nach Rom zum Heiligen Jahr reitet und auf dem Rückweg noch in Loreto vorbeikommt, der also genau das alles nachvollzieht, der den Baronius persönlich sprechen will und kennt, denn er hat ein bisschen vom Baronius was übersetzt, aber er hat das auch nicht direkt aus dem Baronius, sondern da gibt es ja von dem Ferrarius schon eine Verkürzung. Er hat aus dem Surius, der wiederum von den Jesuiten angeleitet war, eine neue Heiliengeschichte zu machen, hat er wieder in kleine Münze übersetzt. Dieser Mann also, das wollte ich jetzt sagen, ist zwar der Bücherkommissar, der zunächst auch lateinische Bücher für nicht des Lateins so mächtige Kleriker wohl kleiner, der kommt auf die Idee, ich muss für die kleinsten Leute was machen und fabriziert, ich habe es so genannt, Taschenbücher. Das sind nämlich die ersten, die es überhaupt gibt, in Oktav und zwar jetzt. Erstens ein Buch über die Eucharistie, hat Eucharistiewunder. Ein Buch über die Mariolöwe, hat Marienwunder drin. Ein Buch über die Immunitäten, da hat Geschichten über, dass sich jemand eine Kirche aneignet und dafür tot umfällt. Nicht, weil das geht nicht. Ja. Also ein Größerer, der ein falsches Patronatsrecht hat und so fort. Die Idee dazu aber hat er von dem Tilman Bredenbach, der eine Generation, der parallel dazu in Köln, aber sehr kontroversistisch, böse Geschichten sucht, bei dem steht drin, wie armselig der Luther umgekommen ist. Nicht nur im Suff, sondern da sind die Teufel noch hinterhergekommen und lauter solche Schauergeschichten. Die verfolgen dem und stinkt natürlich furchtbar und lauter so Sachen erzählt er. Der Leucht hat sowas gar nicht gemacht, der musste ohnehin mit den Protestanten auskommen. Also das ist ein Mann, der in jeder Hinsicht geschickt, sagen wir mal, war, aber der das im Wesentlichen, ich kann nicht sagen, aus sich selbst getan hat, aber aus seiner Position heraus geleistet hat, der natürlich seine Ideen zum Beispiel aus Italien hat. Er wollte ja auch den Baronius sehen. Er wollte in Loreto sich das selber angucken und so weiter. Es ist ein glücklicher Zufall, dass Sie gerade auf den Leucht eingehen, weil der Herr Buschel und ich kennen den Leucht ganz gut, denn wir haben die Kölner Nunziatur bearbeitet und da taucht er auf. Und man kann jetzt gewissermaßen ex negativo den Beweis erbringen, dass das, wie Sie sagen, con grano salis aus eigener Initiative kommt und nicht von Rom her, weil das Verhältnis des Nuntius zu dem Leucht ist eher ein passives. Der Leucht, der muss regelmäßig den Bücherkatalog liefern, der wird ermahnt, irgendwelche ketzerischen Bücher zu unterdrücken. Aber es ist nicht so, dass mindestens nach Ausweis unserer Korrespondenz irgendwelche Initiativen vom Nuntius in die Richtung gehen, sondern der Mensch, der die Initiative hat, ist ganz offensichtlich der Leucht und nicht Rom. Das ist der einzige krasse Fall, das ist geradezu eine Kriminalstory, ich kann ja ausnahmsweise auch mal sagen, dass ich was publiziert habe, da wird ein polemischer Artikel, eine polemische Schrift gegen Papst Paul V. gemacht. Und dann wird er Nuntius Sauer und dann wird auf allen Fronten gekämpft und der Bücherkommissar eingesetzt und die Polizei und der Kaiser und so weiter und so weiter. Aber das ist der einzige Fall, wo Rom wirklich mal Initiative ergreift. Das heißt, eine eher politische Defensivmaßnahme, man könnte auch sagen, eine nepotistische Defensivmaßnahme. Aber nicht in der Durchsetzung des Konzils, nicht in der Hinsicht auf das Programm, sondern eher defensiv. Was also offensiv ist, ist offensichtlich... Ich habe eine Frage zur Marienfrömmigkeit. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren auch was publiziert. Und zwar einen Aufsatz, in dem ich untersucht habe, die Marienverehrung bei Frauen, die den Jesuiten nahegestanden haben im frühen 17. Jahrhundert. Also vielleicht eine frühere Zeit, als Sie jetzt als Schwerpunkt herangezogen haben. Und dabei ist mir aufgefallen, ich habe da zum Beispiel auch Andachtsbücher, Andachtsliteratur untersucht und dabei ist mir aufgefallen, dass die Marienverehrung eigentlich gar keine so besonders große Rolle gespielt hat. Maria wird zwar als eine selbstverständliche Heilige sozusagen, die einen hohen Rang hat, taucht die auf, wird zur Kenntnis genommen, aber als Identifikationsfigur dienen ganz andere Heilige, speziell für Frauen, zum Beispiel die Katharina von Alexandria oder die heilige Ursula als Führerin ihrer Schar, als Führerin auch im Kampf gegen die Protestanten oder gegen die Glaubensfeinde. Und eine ganz besonders große Rolle, viel stärker als Maria, spielt Maria Magdalena. Und auch Maria Magdalena nicht als Sünderin, sondern als Apostelin. Da gibt es ja auch die entsprechenden Legenden dazu, dass sie als eine Apostelin unter den Aposteln, den männlichen Aposteln, wahrgenommen wird und die Frauen sich dann auch mit ihr identifizieren. Ein schönes Beispiel dazu ist im Güldenen Tugendbuch von Friedrich von Spee, gibt es ein ganz langes Gedicht über Maria Magdalena, weil das auch die Frau ist, die Jesus selbst am nächsten steht. Und da käme dann wieder so eine Christozentrik hintenrum in der heiligen Verehrung mit rein. Also die Marienverehrung, wenn man das mal so salopp sagen darf, war ja auch schon im Mittelalter eine Männergeschichte. Die Orden, speziell nach die Zisterzienser, die hatten es mit Maria. Und mit den Jesuiten ist auch das Gleiche. Die wollten keine Jesuitinnen, aber sie wollten marianisch sein. Und ihre Männersodalität ist marianisch und ihre die Erste und die Kleinste sind alle marianisch, nicht wahr? Und sie betreuen auch die marianischen Wallfahrtsorte und sie fördern auch ungeheuer die marianischen Andachten. Also wir identifizieren mit Recht den Rosenkranz immer mit den Dominikanern. Aber da zeigt sich ja diese Geschicklichkeit im Organisatorischen der Jesuiten. Wer in die marianische Sodalität will, der muss auch bei den Dominikanern der Rosenkranzbruderschaft sein. Das haben die gar nicht an sich gezogen, sondern das haben die denen überlassen. So ist es auch bei uns. Die Dominikaner verwalten den Rosenkranz, aber die Jesuiten marschieren dahin, denn die haben die Leute, die mitmarschieren. Die Dominikaner haben die ja gar nicht. Das ist es ja überhaupt. Die Orden sind ja alle jesuitisch durchstrukturiert von ihrer Mentalität her oder sagen wir mal von ihrer Spiritualität, so ist besser gesagt. Die Spiritualität ist die jesuitische, die alle auf sich nehmen. Der Syrius eben als Kartäuser, der kriegt gesagt, also jetzt tun wir was, du hast noch die Zeit in deiner Art von Klausur und schreib uns die neue Heiligengeschichte. Und so wird es also wirklich arbeitsteilig gemacht. Aber zurück zu dem Marianischen. Das ist, auch wenn ich das so sage, weil es bei uns dies nicht gibt, was Sie für Köln gezeigt haben, dass die Frauen also wirklich da parallel aktiv wären, das liegt sicherlich an den kleineren Gemeinden und auch den kleineren Städten. Das ist alles eine Männerangelegenheit und die betreiben das marianisch. Aber die Identifikation ist ja von Staats wegen da. Also wenn ich das für Würzburg mal benennen darf, das ist, oder auch für Bayern, diese Säule, die da an dem Marienplatz steht und die dann in Wien die Nachfolge bekommt am Hof. und die dann bis nach Prag und so weiter später noch nachgemacht und dann in unserem Jahrhundert dort wieder als etwas Habsburgisches ausgeschaltet wird. Das ist ja immer von allen so verstanden worden. Das ist die Immaculata Ecclesia und deswegen auch die Immaculata, die so hoch, weil in der Form der Immaculata sie die Vera Ecclesia ist. Und daher auch überall die Patrona, nicht nur Bavaria, sondern Franconia und so weiter. Und die Frau Koret hat uns das für Österreich gezeigt. Es ist überall das Gleiche. Maria ist sozusagen auch wiederum dadurch so weit abgehoben als die Herrscherin aller Armeen etc., dass für die häusliche Zwiesprache auch in der Frauenfrömmigkeit dann schon konkretere Heilige quasi her müssen. So würde ich das mal erklären. Und es gibt auch für Würzburg ein Lauretanum Mariale von einem Domprediger im zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, das ich mal untersuchen habe lassen, sehr genau. Da kommt ja auch mit den Beispielen. Wir sind ein Marienland, an jedem Haus brennt eine Kerze, sind die Figuren da und sie sind ja in der Tat da. Und es sind dann aber auch wieder die auf Wallfahrten bezogenen Marien. Das bei den Kunsthistorikern, die schauen immer nach, welche Hände das gemacht haben und welche Meister und merken gar nicht, dass das bestimmte Mariengnadenbildtypen sind, die dadurch also die gleichzeitig das Ungleichzeitige haben. Man kann also Frömmigkeitsgeschichte eine Unmenge daraus lesen. Was ist wieder? Aber das bezieht sich dann auf bestimmte Orte, die aber zu diesen Landschaftsheiligtümern gehören. Und wenn ich sage, Maria kommt, ja, ist eigentlich der einzige Wallfahrtstyp, diese paar wenigen heiligen Orte sind keine Wallfahrten in dem Sinne, das sind entweder Bruderschaftsfeste oder Patroziniumsfeste oder Kirchweihen, nicht wahr? Die treten ganz in den Rücken. Die eigentlichen Wallfahrtsorte sind alles marianische und das waren sie im Mittelalter nicht, die werden nur rückdatiert, nicht wahr? Und das 19. Jahrhundert und die heutige Heimatforschung, die glaubt das auch noch. Wenn er die früheste Urkunde einer Kirche ist, ab da ist eine Wallfahrt, nicht wahr? Und die ist es ab bei sich 1610 oder wann, wenn man nachprüft. Als Historiker möchte ich gerne da mal einen Senf noch dazugeben. Die Sache hat nämlich auch eine politische Dimension. Der staatliche Marienkult hat auch eine zentralisierende Funktion für ein Land wie Bayern. Das kann man daran zeigen, dass der Marienkult, das knüpft unmittelbar an das an, was Sie eben sagten, wenn ich richtig sehe, gezielt eingesetzt wird, um ältere Wallfahrten und ältere Heiligenverehrungen, die eher dezentralen und lokalen Charakter hat, zu verdrängen und durch so eine Art einheitlichen Staatskult zu ersetzen. Das heißt, die Patrona Bavariae verdrängt den Heiligen, was weiß ich, von irgendwo, nicht? Irgendein Klosterpatron, der da die Herrschaft integriert durch den Kult und der wird durch die... Ja, bei den Österreichern, der Leopold, der wird heute von Historikern gefeiert, nicht wahr? Maria Zell, das ist das, da gehen sie alle hin, nicht wahr? Noch Josef II. Muss als Kind dahin und dann will er nicht mehr. Aber Maria Zell, das ist die Patronin, das ist ganz klar. Und Altötting ist das in Bayern. In Bayern kann man zeigen... Einsiedeln ist es in der Schweiz und Dettelbach ist es in Würzburg. Also das gibt sozusagen eine Staatswallfahrt. Ganz klar. In Bayern scheint es so zu sein, dass die Klosterheiligen und die Klosterherrschaften parallel durch den staatlichen Zugriff verdrängt werden und unter Kontrolle gebracht werden. Frau Schorn-Schütte. Ja, ja, wenn es geht, nehmen Sie das Mikrofon in der Hand, damit man Sie versteht. Ich habe Sie schon. Ich bin auch gerade erst gekommen. Ich habe eine Frage zu Ihrer Charakterisierung oder der Parallelisierung. Selbstdisziplinierung der Gläubigen im 16., 17. Jahrhundert, so habe ich es mir aufgeschrieben, entspricht etwa dem Anliegen, wie wir es 1840 bis 1930 im Katholizismus nochmal wiederfinden. Ja. Meine Frage dazu als Protestant natürlich, was ist daran jetzt konfessionsspezifisch? Was ist daran Neuorganisation der katholischen Frömmigkeit? Selbstdisziplinierung ist als Anliegen auch im Protestantismus. Erste Frage. Ich meine, es wäre ja sehr schön, wenn das die Parallelitäten bestätigt, aber das Spezifische der katholischen Reform, sage ich es mal in diesem Begriff, die leuchtet mir hier noch nicht ein. Die zweite Frage, die ich daran anknüpfe, ist eine, die sich nun auch im Vergleich mit dem Protestantismus ergibt. Sie haben das in dieser Richtung nicht angesprochen, aber darum frage ich hier nochmal nach. Sie haben ja sehr sinnvoll darauf hingewiesen, dass Seelsorge regional, sozial, intentional zu differenzieren sei. Meine Beobachtung im protestantischen Bereich, wo Konfessionswechsel vorgekommen sind, ist, dass man gar nicht so sehr an bestimmte Konfessionsspezifika anknüpft, sondern dass es hier offensichtlich so etwas gibt wie eine regionale Identität, die sich immer durchhält, ganz egal, welche Konfession existiert hat. Könnte man diese sehr ketzerische These, aber das ist ja den Protestanten dann wohl erlaubt, vielleicht im katholischen Bereich, gerade bei Ihrer Charakterisierung, hier auch noch mal als Frage einfach nur formulieren. Wenn Sie von Neuorganisation sprechen, ist das dann ein Anknüpfen an das, was vorher schon da war, was sich durch regionale Identitäten sozusagen durchgehalten hat und die regionale Identität sich hier wiederbelebend in einer spezifischen Konfessionsmentalität jetzt vielleicht halten lässt, sodass wir gar nicht eigenständige konfessionelle Entwicklungen hätten, sondern regionale Identitäten, die einfach wieder fortgeführt werden? So, ich habe ja eins. Also zum Ersten, ich sehe, wie Sie glaube ich auch, eine ganz große Parallelität der Konfessionen. Und je weiter wir von diesem Konfessionalismus weg sind und uns als Wissenschaftler auch hineinlesen und denken, umso verwunderlicher wird einem das, wie parallel zumindest, also das ist mir also auch in Bayern in den letzten 20 Jahren so klar geworden, zumindest zwischen Katholizismus und Luthertum die Dinge also parallel verlaufen. Das verschiebt sich immer, ich weiß gar nicht, um wenige Jahrzehnte oder es ist also so vieles so ähnlich. Und insofern, also wenn ich sage, wir können mit dem 19. Jahrhundert vergleichen, dann meine ich gar nicht so sehr das Katholische, sondern dieses Organisatorische. Also nehmen wir vor allen Dingen mal die Bruderschaften, die Sodalitäten, all das, was ja gar nicht gelitten und abgeschafft war, kehrt wieder im Milieukatholizismus, im katholischen Vereinswesen. Das ist ja nur die neue Organisationsform, eine andere rechtliche Struktur, aber inhaltlich ist das so viel anders nicht. Obwohl man, und das haben wir gar nicht angesprochen, aber das wird ja ganz kompliziert, wenn wir das jetzt regional noch differenzieren, das zutrifft für meinen Untersuchungsraum, dass wir diese Breite, nennen wir es mal Vereinsmeierei, schon im 17. und 18. Jahrhundert haben, die ja in Oberösterreich überhaupt nicht gelitten ist. Denn da ist das ja immer die Gefahr des Kryptoprotestantismus. Da will man ja gar nicht diese Bruderschaften. Da gibt es Einheitsbruderschaften, nicht wahr? Da passt der Bischof auf, damit die ja nicht ihre eigenen Vereine machen. Das ist so wie in der DDR und im Dritten Reich, nicht wahr? Es gibt immer nur einen Gesamtverein. Also strukturell muss man das schon mal so vergleichen dürfen. Da gibt es ja keine einzelnen Organisationen. Die könnten sich zu schnell selbstständig machen. Und diese Gefahr besteht also im Fränkischen, jetzt komme ich wieder drauf zurück, offenbar überhaupt nicht bei den einen wie bei den anderen. Aber es liegt meiner Ansicht nach nicht an einer regionalen Identität. Denn das haben wir ja bis zum heutigen Tag und davon meine ich jetzt inzwischen, nachdem ich 20 oder 25 Jahre in Würzburg bin, was zu verstehen, weil wir da viel Protestantismusforschung ja auch machen. Das ist in jedem Dorfe anders und die reden dasselbe und trinken dasselbe und essen dasselbe und müssten sich eigentlich durch den Rundfunk auch ähnlich identifizieren, ist nicht. Da gibt es zumindest in meiner Generation, da weiß man sehr genau, wer ein Protestant und wer ein Katholik ist und wie der sozialisiert ist. Und das lebt nicht nebeneinander her, aber die wissen voneinander auch, wie das ist. Das sind eigene Sozialisationsformen mit eigenen auch kulturellen Erlebnisformen und so weiter und so weiter. Und da kann man nicht sagen, da müsste ja doch eigentlich dann der Frankenwein das vereinheitlichen oder das Kulmbacher Bier. Nein, das ist sehr unterschiedlich. Und das weiß auch jeder und akzeptiert auch jeder da. Das ist so. Ihr Vatermann vielleicht. Herr Herzig. Sie hatten sich nicht gemeldet. Ich möchte nochmal auf ein Problem zurückkommen, was Herr Reinhardt gerade auch nochmal aufgenommen hat. Die Frage Volksfrömmigkeit als Politikum. Das wird ja nun ganz eindeutig auch instrumentalisiert. Und da frage ich mich, wie weit geht das eben als politisches Funktionalisieren durch die Fürsten, die ja auf diese Weise doch relativ, wie Sie auch ausgeführt haben, viel Protestpotenzial wegräumen. Nicht diese ganze Pietas Austriaca funktioniert ja, weil der Kaiser und der letzte Dorfbewohner dann Mariazell oder weiß Gott in welche Wallfahrtsorte gezogen sind. Nicht? Also, und ähnlich dann eben auch in Bayern und in Telgte oder wo immer sich das dann wiederholt. Für mich ist die Frage, wie weit geht das jetzt so ganz bewusst als Politikum oder inwieweit hat man das nicht so quasi als Angenehmes mitgenommen, so den Mitnahmeeffekt dort mitgenommen. Auf der anderen Seite, Sie sprachen vorhin an das Problem der Sozialdisziplinierung. Wir haben das ja nun ganz deutlich im protestantischen Raum, dass eben die Sozialdisziplinierung eines der großen Mittel ist, eben der Verstaatlichung oder staatlichen Verdichtung, um eben das Volk möglichst zusammenzubekommen. Wie weit gab es dann in dem katholischen Bereich nicht doch gewisse Widersprüche? Auf der einen Seite, also zumindest aus dem Habsburger Bereich, wo ich das kenne, sind eben sehr stark auch diese sozialdisziplinierenden Vorschriften im ausgehenden 17. Jahrhundert, hängt zum Teil auch mit dem 30-jährigen Krieg zusammen, dass also dann vorgeschrieben wird, nicht, also der Dorfälteste, der muss jeden Tag in die Kirche gehen und so weiter, nicht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Barockkatholizismus mit gewissen offenen Formen, nicht, mit der Wallfahrt und dem damit zusammenhängenden losen Treiben, was ja auch damit verbunden war und was ja dann eben auch die Kritik der katholischen Aufklärung hervorbringt und dann eben auch abgeschafft wird. Und eine Frage zum Schluss: Was haben eigentlich die armen Protestanten gemacht, wenn die Religio Carnalis eben eine Religion für den Kopf und den Bauch ist? Wo bleibt der protestantische Bauch da? Also der Reihe nach. Zuerst war Politikum und Sie hatten Österreich aufgeführt. Da kann man ja sehr schön mit der Geschichte kommen und sagen, die ist also da Kirche und Staat entgegengekommen in Form der Türken. Denn 1683 läuft das auch über Maria. Der Kaiser sitzt in Passau und wallfahrtet täglich zu Maria Hilf. Der heutige Hauptstraße von Wien, Maria Hilf, dort steht eine kleine Kapelle, das Gnadenbild ist in die Stadt gerettet worden. Praktisch an dieser Front baggern und buddeln wochenlang die Türken und es kommt der polnische König und siegt im Zeichen Mariens. Da brauche ich keine Beweise. Polnische Papst. Das sind Fakten sozusagen. Das ist also, da braucht keiner auch sich was zu überlegen. Das läuft so, nicht wahr? Ja, ja, aber darauf kann man ja und rekurriert man auch dauernd. Und zwar ganz intensiv, und zwar in der Gesamtkirche, das weiß man nur heute nicht mehr. Es wird also das Fest Mariennamen eingeführt nach dem Sieg. Und dafür gibt es eine Kapelle. Nur weil wir heute alle archäologisch denken und also an der Trajansäule immer nur auf das Ding starren und nicht die zwei barocken Kirchen sehen. Das eine ist die Loreto-Kirche, die ist errichtet nach Lepanto, glaube ich, und das andere ist die ist nach dem Kahlenberg errichtet worden und dazu war ein großer barocker Platz und das wissen wir alle nur nicht mehr. Ja, also ich meine, es ist das ganze Rosenkranzfest wird ja eingeführt nach Lepanto, weil es zurückgeführt wird auf das Rosenkranzgebet. Also da gibt's ja immer wieder richtig gehend historische, die man dann auch nicht nur nacherzählt, sondern Bruderschaften, die sich auch bei uns in diesen Rosenkranzkirchen, wo also Lepanto an die Denke gemalt ist, etc. Also das ist schon sehr bewusst und wird ja in die Sinne auch gepredigt. Also das ist das eine. Da können Sie sachlich sicherlich eine Menge noch zu sagen. Aber jetzt noch zu den Wallfahrten, dass das eine offene Frömmigkeitsform war. Und dann haben Sie so verräterisch mit den Aufklärern gesprochen von dem losen Treiben. Das ist Interpretation und wird immer und von jeder kirchlichen Reform seit Hunderten von Jahren behauptet. Wenn man was abschaffen will, dann kann man da jedem was nachfinden und dann marschieren alle nicht in Reihe und Glied, nicht? Ja? Also das haben diese Bruderschaften schon sehr genau unter sich auch immer ausgemacht. Also wenn ich denke, die Mainzer Liebsversammlung, so heißt die dortige Marianische Kongregation, die also Schiffswallfahrten organisiert, das musste schon ordentlich zugehen, damit jeder bezahlt und damit das funktioniert mit den sanitären Anlagen und damit die so und so viele Tage vernünftig unterwegs sind, dass sie aber, wenn sie durch protestantische Gebiete fahren, nicht dauernd ihre Katzenköpfe abschießen oder furchtbar angeben vor den anderen. Also da wird aus vielerlei Gründen schon immer, die Aufklärung erfindet dann mehr oder weniger dazu, dass das nichts taugte. Und zwar meist mit ästhetischen Kategorien. Also als der Nikolai in Banz auf seiner berühmten Reise das erste Mal den Main zu überschreiten, sich anschickt, sieht ihn ja unter sich, nicht wahr? Da sieht er also Prozessionen nach 14 Heiligen und mokiert sich drüber und behauptet, die könnten alle nicht lesen und schreiben. Einer würde vorbrüllen und die anderen nachblöken und so weiter. Das ist reine ästhetische Schau aus Berlin, also Sichtweise aus Berlin, der sich nicht vorstellen kann, wie da auf einer mehrtägigen Reise ganze Gebetbücher durchexerziert und quasi meditiert und laufend eingeübt werden, wie das also ein spiritueller Akt ist. Das ist nur aus dieser Distanz Berlin, 14 Heiligen und dann eben noch 300 Jahre andere Sozialisation nicht mehr begreifbar und wird daher mit Argumenten abgelehnt, die wir dann meinen, dass es da also wüst zugegangen sei. Also wüst zugeht es halt immer im Leben. Also das ist, ne, braucht man nur englische Zeitung zu gucken. Ja, die müssen halt gehen. No, una voce italiana. Il mio intervento è soprattutto per far sentire una voce italiana in un dibattito che invece interessa moltissimo anche l'Italia. È stato chiamato in campo anche Camporesi, una certa storiografia italiana sulle mentalità popolari e sulla pietà popolare, eccetera. Ecco, io credo che sia molto importante proprio non per fare una storia comparativa, ma per vedere gli elementi che possono aiutarci a comprendere di più le nostre storie. Io credo che in parte questa divergenza che c'è, premetto d'altra parte che personalmente sono totalmente d'accordo con l'impostazione della relazione del professor Brückner, e quindi mi sento molto l'ho sentita anche molto simpatetica in qualche modo con le tesi che abbiamo espresso all'inizio del convegno, quindi ritengo che sia insomma, molto bella, insomma, ecco, e quindi lo ringrazio anche di questo. Ecco, volevo solo dire che la divergenza che si notano così nella vulgata storiografica italiana rispetto a queste tematiche possono avere due tipi di derivazione. Poi chiedo ai colleghi italiani anche di intervenire e di correggermi. Una è appunto di carattere, diciamo così, di impostazione storiografica, ecco, tendendo, mancando in Italia la Volkskunde in senso proprio e credo sia prevalsa in Italia la tendenza ad una antropologia storica abbastanza senza tempo, insomma, ecco, abbastanza distaccata, insomma, dalla vicenda storica. E quindi ci sono, credo, delle ragioni in questo senso. Ecco. Ma più specificatamente per questa epoca barocca o post-trentina, io penso che in Italia abbia avuto un'importanza determinante, è una cosa banale, ma la mancanza di avversari, la mancanza dei protestanti, provoca in Italia una situazione del tutto diversa, insomma, ecco. Perché se noi pensiamo appunto alla, da una parte, alla, insomma, voglio dire, in Italia è tipica anche su questo tema la mancanza di una coincidenza tra la proposta politica e la proposta devozionale e confessionale. Insomma, in Italia non c'è la sovrapposizione, proprio perché in Italia, come diceva ieri Prosperi, c'è una sovranità imperfetta anche, c'è un sistema politico in cui Roma e gli stati italiani non hanno una... non sono solo stati concorrenti, ma in qualche modo stati sovrapposti. Ecco. E quindi penso ai gruppi di non possiamo definire eretici, ma insomma che ha studiato Signorotto, insomma, no, Adriano, questo tipo di pietà popolare che diventa anche una protesta in qualche modo contro l'ordine stabilito, insomma. Cioè c'è una pietà in Italia nell'età barocca che è contro l'autorità. cioè si diffonde questo. Quindi abbiamo, volevo solo dire, io credo che sia estremamente interessante proprio questa comparazione appunto storica e concreta sulle diverse strade che si aprono appunto alla pietà post-tridentina in due diverse situazioni come quella tedesca e quella italiana. Questo solo per... Also der Vergleich Deutschland-Italien ist natürlich besonders schwer auf dem Gebiet, obwohl es die Gemeinsamkeit gibt, dass es beide keine Nationalstaaten, sondern erst des 19. Jahrhunderts sind, also diese Zerklüftung, die Vielstaatlichkeit, aber der Unterschied in Italien sofort, dass es ja hier die Protestanten nicht gibt, ganz klar. Insofern also wieder unvergleichbar. Aber vergleichbar ist, und das hatten Sie am Anfang ja gesagt, und ich habe das hier bei dem Camporisi angesprochen, vergleichbar ist die Situation meines Faches als einer sozusagen früher Nationalwissenschaft gewesen, wo bei uns die Germanen sind, so sind also hier immer die alten Römer zu entdecken, und es gibt also diese heidnische Kontinuitäten, die dann auch sozusagen gesamtstaatlich da eine Gesamtvolksbasis rekonstruiert. Daher haben also die hiesigen Volkskundler oder Ethnographen und unsere Deutschen also viel miteinander gemein, zumal also auch noch die theoretischen Grundlagen zum Teil also von Deutschland gekommen sind, vor allen Dingen also in, das fängt ja hier bei Ihnen in Sizilien an, nicht wahr, und geht also bis zum heutigen Tage, dass da diese Interpretation aufs Heidnische hin quasi Schulmeinung seit 150 Jahren ist. Also das muss man immer wissen, und da können sich dann andere mit dran setzen. Das wollte ich also nur auch noch einfügen. Aber nochmals zu dem Vergleich, zu dem wir natürlich wenig sagen können, weil es auch noch in Italien, genau wie in Deutschland, diese großen Unterschiede zwischen Nord und Süd gibt, die also ökonomische und auch ethnische Unterschiede, wenn man so will, sind, und historische natürlich, über viele Zeiten hinweg. Und bei uns ist das Verständnis von Ihnen ja so schwierig gemacht, dadurch, dass wir immer sagen müssen und ja heute Morgen schon gleich gesagt haben, ja, aber wovon redest du, nicht wahr? Gib Ort und Zeit und sozialen Umkreis an, nur dann stimmt es. Das ist ja im nächsten Dorf sozusagen wieder anders. Ecco, l'ultimo intervento italiano. Ja, eben. Also die bayerische Maria gegen die. Ach so, das wollte ich dann sagen. Ja. Als ein Kommentar von Herrn Brückner und dann ist Schluss. Naja, da sind wir jetzt bei der politischen Instrumentalisierung, von der die Rede war, und beim Herz Jesu, was heute Morgen mit Recht angesprochen war, aber mehr auf Individualisierung wollte das Frau Konrad hindeuten, interpretieren. Ich glaube, das kommt, wenn überhaupt, erst im 19. Jahrhundert, als die wieder zugelassenen Jesuiten dann dies zu einer Volksandacht machen, dass jeder diese Herz Marie und Herz Jesu Bilder an der Wand hat. Denn im 18. Jahrhundert ist es zunächst einmal ein Adels- und Oberschichtenkult, dann wird er insofern Volkskult, als er ein Politikum wird, und das wird aber erst mit der Französischen Revolution. Es ist die Kokarde der Royalisten, die im Vendée damit kämpfen. Es ist am Berge Isel der Kampf gegen die Franzosen und die Bayern im Zeichen des Herzens Jesu. Und noch heute, das wird, weiß nicht, ob man das hier so weiß, ist die Tiroler Landesregierung in Innsbruck. Da steht es in der Verfassung drin, die treten am Herz Jesu fest in der Jesuitenkirche an die Regierung und wiederholen das Gelöbnis von damals. Ach, in Bozen auch. Also ich weiß nur von Innsbruck, dass es also da... Ah ja. Aber da haben wir, aber diese Sachen haben wir ja öfters. Das ist also, wenn ich das jetzt noch, es gehört eigentlich schon ins 19. Jahrhundert, aber das ist halt typisch und spricht dafür, dass ich, was ich gesagt habe für Frankreich, dass im 19. Jahrhundert wir in Mitteleuropa diese sogenannten volkstümlichen Kulte aus Frankreich bekommen. Und aber auch die volkstümlichen oder die ins Volk wirkenden Orden dann, Byzantinerinnen und so weiter, Salesianer und all die Sachen, Salesianer sind ja aus, bekommen. Das ist also Lutz zum Beispiel, der Tucholsky regt sich in seinem Pyrenäenbuch, und der Tucholsky ist ja nun weder Katholik noch Protestant, sondern ein Freigeist in Berlin, der aber einen Marsch durch die Pyrenäen macht, in seinem Pyrenäenbuch nach Lourdes kommt, und da regt er sich furchtbar in den 20er Jahren, da ist er also richtiger Nationalist, drüber auf, dass der Bischof von Tarbes, der eigentlich ein Elsässer gewesen sei, da die französischen Truppen gesegnet hätte. Da kann ich nur sagen, der Vater meines Lehrstuhlvorgängers, der in Verdun gefallen ist, hat seinem Sohn aufgetragen, an der Lutzgrotte für ihn zu beten. Da hat die Maria auch nicht gewusst, wem sie helfen soll. Die Arme. Punkt 5 machen wir weiter mit dem Referat von Herrn Prosperi.